atme ein, die Luft ist noch so unverbraucht. Und meine Stadt, sie leuchtet lustvoll bis zum Morgengrauen und flüstert mir zu, du wirst heute was bewegen. Ja, mit deinen Füßen, deiner Seele, ganz egal, ich weiß, du willst das Leben. Ich mach mich auf, hinaus in diese Welt, hinauf auf einen Berg dort oben, wo der Wind noch was erzählt, hinab ins Meer und die größten Himmel leuchten sehen. Vielleicht komm ich zurück, vielleicht auch nicht, wenn's passt, was soll's, ich mach es einfach anders.